Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, Ausgabe Nummer 29 am 21. Januar 2021. Mein Gott, viele 21er heute. Sehr schöne Ausgabe. Heute wieder mit dabei, Tom von Biking Tom. Grüß dich, Tom. Ja, hallo in die Runde. Den Ante von Rideabout. Grüß dich, Ante. Hallo. Den Rolf mit dabei von Rolf. Grüß dich, Rolf. Hallihallo. Und genauso den Uwe, der Instagram für sich entdeckt hat, von Uwe. Grüß dich, Uwe. Hallo aus Nürnberg und hallo nach Instagram quasi. Ja, siehst du, schon bringe ich die ganzen Social-Media-Dinger durcheinander. Jetzt kann man dich auch auf Instagram finden, dass man dich nicht nur hören kann, sondern auch da mal was sehen kann, was du so fabrizierst. Ja, war ein spannender Januar. Wir gehen mal auf politische Themen, glaube ich, eher mal nicht ein. Das haben andere exzessiv gemacht. Aber was ist alles so passiert seit der letzten Ausgabe? Wieder viele nette Kommentare. Vielen Dank für eure Kommentare, die wir auch relativ schnell bearbeiten, die ihr auf dem gravel-podcast.de auch hinterlasst unter den jeweiligen Folgen. Vielen Dank dafür, auch viele Hinweise. Danke. Ja, auch Audio ist jetzt besser geworden. Hoffe ich mal, dass ihr uns jetzt besser hören könnt. Wir sind jetzt ins nächste Jahrtausend gestartet mit unserer Audiofinität hier. Das möchte ich doch bitte von den Zuhörern auch anerkannt bekommen haben. Das wäre toll, wenn ihr uns ein Feedback gebt dazu. Besser, schlechter oder ist mir auch egal. Das wäre toll. Ja, steigen wir hart ins Thema ein. Januar, was passiert im Januar alles? Es ist kalt. Es ist kalt und kein Mensch geht aufs Rad, oder? Zumindest ist einer hier in der Runde, der geht auf die Rolle, aber der kommt dann als letzter dran. Also ich sag nur, Ziff statt Zwift, sage ich nur, ne? Also Graveln im Winter, wie macht man das? Kopf ausschalten und raus, ne? Bei Schnee, Regen, Dunkel, Wetter, Pfützen, eklig, trotzdem rausfahren. Also bei mir hier im Rheinland, also ich komme hier aus zwischen Düsseldorf und Köln, da kennt man ja keinen Winter. Also der härteste Winter ist ja, wenn eine Flocke fällt auf der A3. Dann haben wir ja Chaos hier. Dann ist Winter. Aber sonst haben wir ja hier, also Winter beschränkt sich ja hier eher auf so einen Tag rausgucken, es ist weiß. Einmal kurz einen Kaffee machen, wieder rausgucken, weiß ist weg. Und dann nur noch Pfützen, Dreck, Schmodder, Matsch, Pfützen, Dreck, Schmodder, Matsch, Nieselregen. Und da kann man doch wunderbar rausfahren, oder? Habe ich ein Gegenargument von jemandem, der sagt, Mensch, Winter ist so toll, weiß bei mir vor der Tür. Hint, hint, Ante. Das ist dieses Jahr mal so. Das ist nicht immer so, überleibe nicht, nein. Ich kann mich jetzt an die letzten Winter noch ganz gut erinnern. Da war es eigentlich gar nicht richtig kalt. Da bin ich auch locker durchgefahren immer, weil da war halt auch gar nichts. Ja, da hat es weder gefroren noch sonst irgendwie. Und viel Regen hat es da auch nicht gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Aber diesen Winter war es mal ganz anders. Ich sitze eher so in der Frankfurter Ecke und ich habe glücklicherweise den Taunus, die den Vogelsberg und den Spessart um mich rum sozusagen und kann mir aussuchen, wo ich hingehe und war auch vor 14 Tagen, glaube ich, im Taunus auf dem Feldberg. Und ja, ich kann nur sagen, es war wunderbar. Ich war überhaupt nicht wirklich vorbereitet auf Schnee, aber da war der Schnee relativ kompakt und da konnte man wirklich gut fahren. Auch mit meiner Bereifung bin ich super zurechtgekommen. Also da war ich total überrascht, weil ich hier doch relativ kleine Stollen an meinem Gravelbike habe, an meinem Panaracer-Reifen. Aber die haben super gut funktioniert. Das war total klasse. Und man muss halt ein bisschen aufpassen. Es ist uns dann später aufgefallen, vor allem in der Abfahrt. Wir sind über eine Straße runtergefahren, die war auch völlig verschneit und zu, auch für Autos gesperrt, aber unter dem Schnee war halt alles vereist von den Autos, von den paar, die wohl mal fahren durften. Also die Abfahrt hat nicht wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Sie war eher anstrengend, sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Bis wir unten waren, hat fünfmal so lange gedauert wie normal. Die Hände haben wehgetan vom ständigen Bremsen. Man muss immer Achtung haben, ob irgendwas rutscht oder irgendwas nicht okay ist. Ich glaube, aufpassen ist das Wort gerade, ne? Aufpassen ist enorm wichtig. Total. Ja, aber das Hochfahren war ein Genuss. Also das kann ich echt nur empfehlen. Also das war so schön. Also es war wirklich der helle Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war zwei Wochen vorher schon mal im Vogelsberg, allerdings nur zum Schlittenfahren und da war so viel Schnee, dass ich bis zum Knie eingesunken bin, dachte, ich muss unbedingt mit dem Rad nochmal in Schnee und dann hat es im Taunus nochmal geklappt, das war wirklich total schön. Und das kann ich echt nur, wenn man mal die Chance hat. Boah. Am besten, ich würde es gerade geschneit hat und man der Erste ist, dann sind nämlich auch die Spuren, die man vorfindet, noch nicht zugefroren, der vereist von den Leuten, die vorher da waren. Also das ist eigentlich so der Traum. Wie tief Schnee für Skifahrer ist es dann für den Biker, wenn der Erste eine Linie zieht, ein Genuss. Also kann ich echt nur so sagen. Das ist doch beneidenswert, Tom, oder? Also für uns beide hier aus NRW hier so, ist das so echt beneidenswert, oder? Also ich würde auch gerne mal so richtig im Schnee fahren, bin ich ehrlich. Aber das, was wir hier letztens weiß hatten, letzten Sonntag, das war mehr Dreckmatsche. Der Schneeregen, der ging ja eher in Regen über. Und ja, also ich fahre auch bei dem Wetter. Aber so richtig im Schnee, das wäre, glaube ich, nochmal. Ja, also Schnee wäre ja schön. Spaß. Aber bei uns so Regen, da muss ich echt überwinden. Ne? Also da musst du echt wieder sagen, oh nee, ne? Wie immer, ne? Einfach ja, nicht Regen. Ne? Geht. Ja. Also ich kann es nur von mir sagen, als ich damals so mit Radfahren angefangen habe, wo ich das mal wieder so ausgegraben habe nach meiner Fußballkarriere, da musst du ja auch erstmal den Schweinehund überwinden. Ne? Und wenn du da keine richtige Kleidung hast, dann fällt dir das natürlich noch schwerer, wenn du dann doch irgendwo nach ein paar Metern schon wieder durchsiffst. Aber also ich habe festgestellt, wenn du die richtige Kleidung hast, einmal ein bisschen mehr Geld investiert hast, dann macht dir das halb so viel aus. Und du kannst das tatsächlich auch genießen. Ja, da kann man sagen. Ne? Schon recht. Mhm. Ja. Das ist, die Luft ist ganz anders, die ist viel klarer. Oh ja. Die Gerüche nimmst du ganz anders wahr. Und ob das jetzt richtig nur Schnee ist oder Regen ist oder so ein Mischmasch aus allem, es sind Sinneseindrücke, die sind halt komplett anders als im Sommer, logisch. Richtig, aber wie du auch richtig sagst, also wie Ante sagt, aufpassen angesagt und wie du sagst, es gibt kein Schlechtwetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ne? Und mit den richtigen Sachen macht es auch im Regen Spaß. Ne? Ja, eben. Naja, also da lohnt sich wirklich mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um sich eine gute Ausrüstung zu holen. Wenn man natürlich Spaß an sowas hat, ist klar. Richtig. Aber dann merkt man wirklich auch, dass es bei, in Anführungszeichen, schlechtem Wetter gar nicht mal so übel ist. Weil es ist ja auch ein bisschen leerer draußen dann auf einmal. Ne? Die ganzen schönen Wetterwanderer und die Eisdielenfahrer, die sind alle weg. Ne? Dann ist es richtig schön Platz. Du musst nicht mehr Slalom fahren. Da sind wirklich nur noch die hartgesottenen Gassigeher unterwegs, ne? Aber tendenziell ist eigentlich zu erkennen, dass tatsächlich doch noch mehr Radfahrer unterwegs sind momentan. Ja, okay, das ist klar. Das ist gerade noch die Pandemiezeit. Da ist sowieso gerade noch ein bisschen hier irgendwie alle irre geworden. Ne? Also man merkt manchmal wirklich dann schon, wenn die Leute dann einem entgegenkommen auf ihren Rädern, wer gerade so ein bisschen anfängt, wenn man die Bekleidung sieht. Das Hanseli-Racer, ne? Da kann man sich ein Schmunzeln manchmal nicht verkneifen, aber ich denke mal, ich habe am Anfang auch so ausgesehen und andere haben über mich gelacht. Genau. Nein, ist ja auch alles gut. Ist ja auch schön, wenn die Leute fahren. Gar keine Frage. Auf jeden Fall. Aber man erkennt die schon, ne? Ja, doch. Ja, klar. Ich hätte der Bekleidung auch noch ein Tipp. Ich war nämlich, glaube ich, letztes Mal, als wir da im Schnee unterwegs waren, glaube ich, schon gut angezogen. Wusste aber eigentlich, als wir unten losgefahren sind, am ersten Schnee sozusagen, dass ich oben mit Sicherheit sehr, sehr verschwitzt ankommen werde und ich hatte nichts zum Wechseln dabei und ich wusste, wenn wir dann die Abfahrt machen, es wird auf jeden Fall unangenehm kalt werden. Ich hatte nämlich erst noch überlegt, eine Weste einzupacken, hatte ich nicht. Und als wir dann oben angekommen sind, auf dem Sandplatten, so heißt ein Teilstück vom Feldberg, bis ganz oben waren wir nicht und da gibt es auch ein Restaurant und da habe ich mir dann frecherweise aus dem Altpapier einen Milchkarton rausgeholt und habe ihn mir so zusammengefaltet, dass ich mir vorne unter mein Trikot auf die Brust gelegt habe, dass mir bei der Abfahrt nicht mein Brustkorb verfriert. Und das habe ich auch schon öfter gemacht, auch schon zu anderen Events, wenn ich irgendwie, zu anderen Fahrten, wenn ich irgendwie gemerkt habe, es ist zu kalt gerade oder so, dann steuere ich halt, bevor ich in die Abfahrt fahre, irgendwo einen Papierkorb an und versuche mich so gut zu schützen, wie es geht. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir vor ungefähr 20 Jahren bei der Tour de France abgeguckt. Da war das nämlich Standard, dass man oben am Gipfel eine Zeitung gereicht bekommen hat. Genau, also das kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist zu dünn angezogen. So ein Karton drunter, der hilft Wunder. Ich hatte ihn bis zu Hause gelassen, es war so schön mollig warm. Super, es war echt ein Genuss. Also das kann ich sagen, da kann ich auch noch mal kurz einhaken. so eine Anekdote kurz erzählen, als ich hier beim Giro war, da in Italien im Oktober, und wir da so geführte Touren gemacht haben, unser Guide hinten in der Trikottasche halt so eine Bild am Sonntag stecken hatte. Und ich so, hä, was hat der denn damit vor? Du habt das gar nicht so gecheckt. Ich stand völlig auf Leine. Und dann sind wir da die Berge rauf. Und dann standen wir oben und dann fing er da an, mit der Zeitung rumzufuchteln. Ich so, was hat der vor? Ich stand echt auf der Leiter, unglaublich. Und dann packt er sich die vorne rein und in dem Moment hat er Klick gemacht. Und er sauste dann den Berg wieder runter und wir anderen alle waren da so ein bisschen am Frieren. Und unten hat er sich die wieder ausgezogen. Aber es funktioniert. Also ich habe den Trick definitiv gemerkt. Dann haben wir jetzt den zweiten Verwendungszweck für die Bild-Zeitung nach Arsch abwischen. Einfach für den Cent stecken. Ja, und der Hammer dabei war, die Titelseite auf der Bild am Sonntag, da war irgendeine Zeile von wegen Autohasser. Und da mussten wir noch so lachen, das passte wie die Faust aufs Auge. Sehr cool. Nein, wir sind ja keine Autohasser. Nein. Wir sind ja keine. Nein. Aber das passt natürlich, aber. Das habe ich beim Ante gesehen gehabt, auf dem Bild, hatte so einen Karton vorhin drin und dachte ich, welchen Obdachlosen hast du das jetzt geklaut? Sorry, aber ne, das ist, dachte ich, was, ey? Ich sag, was soll denn das jetzt, ne? Und dann habe ich es erst geschnallt. Geiler Trick. Also das kann ich nur empfehlen, wenn man nichts dabei hat, das hilft auf jeden Fall Wunder, ja, es ist wie ein Windstopper im Prinzip und das war in der Abfahrt Gold wert, muss ich echt sagen. Ein Karton Base Layer. Sozusagen, ja. Sehr schön. Schon habe ich den Titel. Sehr cool. Ja, was ich schon gesehen habe und nicht verifiziert habe, ist, dass man auch irgendwelche Chipstüten leer oder irgendwie so sich um die Füße machen kann. Ja, das ist Schuhe aus. Ja. Oder irgendwelche Plastiktüten. Also folgt dem ähnlichen Konzept, wenn man gar nichts hat, dass man da irgendwo was aufgreift und sich nochmal einen Windstopper da irgendwo einbaut. Ja, genau. Chipstüten, die so innen so beschichtet sind, Silber. Wie so eine Rettungsfolie kann man sich um die Füße, um die Füße packen. Also um die Strümpfe packen wie in den Schuh rein. Ja, das ist richtig. Ja, ich freue mich aber schon auf die ersten Kartons mit Raffa-Aufdruck für 80 Euro. Ja. Die sind dann ja auch ultra light. Natürlich, designed. Einmal oder Chips von Raffa. Ja, die muss doch geben, oder? Ja. Ey, ist voll die Marktlücke. Vegane Chips. Ja. Naja. Double Function. Ja. Voll recyclingfähig alles. Don't get me started. Ja, der Rolf hat gerade ein bisschen ausgesetzt, aber trotzdem fährst du auch im Winter normalerweise bei dir. Du bist ja sogar der Speikreifenfahrer, zumindest mal vor dem Laufrad, ne? Genau. Und im Winter, also auch aufpassen bei dir. Du bist ja auch einer der Gesegneten mit Winterlandschaft, ne? Also bei uns war es jetzt mal wieder Schnee, wo auch mal tatsächlich mal 2 Tage gehalten hat. Aber man muss sagen, nur in den ganz hohen Lagen. Wir sind hier auch, also in Basigheim, da wo ich wohne, das ist in der Nähe von Stuttgart. Wir sind hier auf 140 Meter ungefähr. Und wenn ich dann in Stromberg, das ist eben dieser Bergrücke, wo es bei uns eben der gibt, fahre, da hat es dann halt Erhöhungen, wo auch mal 300, 350 gehen. Und da oben war dann wirklich an der obersten Kante, muss man so sagen, da war wirklich auch mal Schnee gelegen und der ist auch 2-3 Tage liegen geblieben. Dort war es dann aber wieder so, dass dort am Anfang ist der Schnee war nicht schlecht, wo ich das erste Mal dort hochgefahren bin, war ja auch noch mit dem Gravelbike unterwegs. Und wo dann die Tage drauf hat es weiter geschneit. Dann habe ich gesagt, jetzt probiere ich mal das Mountainbike. Und dritte Mal, wo ich dann gefahren bin, war ich mit dem Fatbike unterwegs. Und muss ganz klar sagen, mit dem Fatbike hat es natürlich am meisten Spaß gemacht. War natürlich auch mords anstrengend, weil das ist halt so mit dem Fatbike. Und da hätte ich jetzt auch nicht mehr mit dem Gravelbike fahren wollen, weil das war wirklich hoch, der Schnee. Das war schon mit dem Mountainbike. Ja, also für mich, vielleicht ist das Fahrkönnen ehrlich, spielt natürlich auch eine Rolle. Für mich war es halt dann mit dem Mountainbike auch schon zeitweise schwierig. Also nicht der Grip einfach wegen dem Vorwärtskommen. Aber das war bei uns halt wirklich nur 3 Tage oder so. Das mehr war dann nicht. Und so wie du wieder runtergekommen bist, 50, 60 Meter weiter runter, dann war es wieder Matsch und unter im Tal war halt kein Schnee und war nur Matsch, also ja, nur ja, Dreck. Ja, ja so über uns, ja, so über uns. Also aber nichtsdestotrotz, das kann man ja trotzdem fahren. Das ist, ja, also ich bin da bei Matsch befreit. freut sich unser Waschpark hier bei Matsch. Da haben wir ja super schön, also bei uns auf jeden Fall, super schön Waschpark mit extra Fahrradplätzen, wo man unser Fahrrad einklemmen kann. Eigene Fahrradklemmplätze, wo man sozusagen hier so mit so einem Haken, den man vorne an seinen Lenker dran macht, dann bleibt das Rad so im Freien stehen, da kann man putzen. Der verdient sich eine goldene Nase an mir. Bei mir ist so, ich gehe unten in den Keller rein und da hängt dann von der Treppe oben runter, hängt so ein Seil, da wo ich den Sattel einhänge. Und dann kann ich mit dem Schlauch außen rum und mache das sauber, die Treppe geschwind abspritzen und dann wird das Rad noch hängen lassen, ein bisschen zum Trocknen. Bis ich meine Wäsche in der Waschmaschine eingeräumt habe, ist das einigermaßen abgetropfelt und dann kommt es rein in den Keller und wird dann dort weiter verarztet mit Kitteöl oder je nachdem, was man halt machen muss. Das mache ich halt dann fast täglich, weil wenn du jetzt bei solchen Witterungen fährst, außer der Boden ist gefroren, dann ist okay. Oder ich fahre nur am Neckar entlang, da ist 95% asphaltiert. Auf den Feldwege und überall, es ist, dann brauche ich es auch nicht putzen. Das geht dann, aber so wie ich halt ein bisschen in der Wald gehe, sieht es halt aus wie die Sau. Deswegen hatte ich für mich ja das Jahr, also ich bin normalerweise einer, wo ohne Schutzbleche fährt, aber das Jahr war es eben so, dass ich gesagt habe, nee, jetzt muss was her. Und dann habe ich vom Mountainbike einfach das Zeugs genommen und habe sein Gravelbike hin macht, also am Unterrohr praktisch so einen Schutz und hinten aus also wo man das Sattelschütze klemmt, so einen Schutz, dass man nicht jedes Mal der ist halt immer nach dem Arsch. So mäßig unangenehm. Egal wie die Hose noch ist, ich habe so kurz, ich fahre immer mit kurzer Hose. Natürlich mit was drunter, ist klar. Ich habe lange Beinlinge mit vorne Windstopper. Mit denen komme ich eigentlich über den Winter gut zurecht. Es geht bis minus 5 Grad. Wenn es unter 0 geht, habe ich noch Knielinge drunter. Dann ist es wunderbar. Und eben kurze Hose drüber. Und wenn es wirklich pisst, das ist mir auch passiert schon, dann fahre ich halt 5-6 Stunden. Wenn es regnet, dann ziehe ich halt eine kurze Regenhose an. Aber selbst dort ist es halt irgendwann unangenehm, wenn es dauernd gegen den Bobbe spritzt. Das ist dann, ja. Ist also unangenehm, ja gut. Ich finde es halt unangenehm. Und deswegen habe ich mir jetzt das ja Schutzblech noch gemacht. Ja, okay. Ja, Reifen natürlich. Auch wenn ich jetzt Asphalt fahre, habe ich jetzt lieber ein kleines bisschen Profil auf dem Rad, wo ich jetzt sonst immer die WTB Y Y-Bay drauf habe, die sind ja richtig glatt. Traue mir da alles auch nicht fahren, weil das sind halt die 5%, wo eben nicht asphaltiert sind. Da könnte es dann schon blöd werden mit denen. Und dann halt auch ein bisschen was Profiliges drauf gemacht. Da habe ich zum Beispiel die Gravel Power von Michelin, die habe ich da drauf, die sind nicht schlecht, finde ich. Okay. Und ansonsten mit der sonstigen, mit dem, wo ich dann wirklich in der Matsch gehe, da habe ich Maxis drauf. Ravanger und Rembelo oder sowas. Oder ein anderer Rad sind die G1 Ultra Byte. Die finde ich auch gut für matschige Geschichte. Die fahren so schnell ab, oder? Die fahren so, also die habe ich auch mal gefahren. Ich finde, die fahren so die schnell ab. Jetzt, ja. Die habe ich jetzt relativ neu. Das kann ich auch noch nicht sagen. Ich habe die Nullitschi One-Cat. Die war da relativ schnell, Hund, das stimmt schon. Ja. Also Grip ist super. Ich war auch total zufrieden damit, aber ich war halt, also wenn die abgefahren sind, das ist jeder Reifen, ist kacke, aber die waren halt recht schnell mittig abgefahren. Aber, okay. Ja. Muss ich mal also die Ultra-Weiter muss ich ja mal eingreifen. Die fahre ich jetzt weit über 4000 Kilometer. Da ist kaum was zu sehen. Klar, es ist was zu sehen, aber ich bin da echt positiv überrascht. Ich fahre ja halt auch doch mal viel Asphalt, gerade wenn ich pendel. Aber das ist noch super. Also okay, hat sich bis was getan. Also ist es auch vier Jahre her, wie ich die gefahren bin, ja. Ja. Okay. Ja, und bei Uwe, dann nutzen sich die Reifen nicht so stark ab, ne? Ja, nein, also ich muss meine, das war im Vorgespräch, habe ich gesagt, ich fahr Rolle. Ich muss es ein bisschen relativieren. Tatsächlich, also die Jahre zuvor bin ich, also vor Corona, die neue Zeitrechnung vor und nach Corona irgendwann, bin ich ja auch morgens um 7 saß ich auf dem Fahrrad und bin dreiviertel Stunde ins Büro gependelt bei Wind und Wetter und egal ob Januar, Februar, März. Und ja, wieder Klamotten. Ich hatte dann oft auch noch eine Regenhose an, eine lange, die raschelt dann zwar, aber ist auf jeden Fall trocken. Mhm. Und ja, wasserdichte Schuhe oder halt Schuhe oder Überschuhe drüber. Ich musste dann ja auch immer, ich hatte einen Fleecepulli oder irgendwas an und dann noch eine Jacke drüber. Die Jacke musste ja auch halbwegs bürotauglich sein. Also ich bin dann nicht mit einer reinen Radsportjacke gefahren, weil für dann mittags in die Kantine oder so. Da hatte ich dann verschiedene, hatte eine von North Face und dann mal auch eine von Hagloffs und jetzt aktuell Endura, so als Regenjacke oder als Hardshell, wie es ja heißt. Mhm. Und ja, man gewöhnt sich tatsächlich dran und der Segen ist natürlich, man weiß halt, auch wenn es kalt ist, also in unseren Breitengraden werde ich nach einer Dreiviertelstunde nicht irgendwie Zehenspitzen oder Fingerkuppen verlieren. Nee. Das stimmt. Ich kann auf der Arbeit warm duschen. Also es ist mehr so Kopfsache, aber irgendwann denkt man halt einmal nicht mehr drüber nach und zieht sich halt an und fährt halt. Ja, und dann ist gut. Jetzt bin ich im Homeoffice zu ja, aktuell 100% in diesem harten Lockdown, so dass ich statt gar nichts zu machen, jetzt statt zu pendeln, halt morgens mich lieber eine Stunde auf die Rolle setze. Da habe ich dann schon irgendwie ein bisschen Trainingseinheit oder kann da fahren, kann Workout fahren oder nicht oder was auch immer. Heute Morgen bin ich eine Etappe dieser Tour de Swift gefahren, schon morgens um 7 und passt einfach besser in den Zeitplan. Die Zeit, die man sonst braucht für Anziehen, Ausziehen und von Fahrradwaschen ganz zu schweigen, da ist die Stunde auf der Rolle schon rum. Das stimmt, ja. Von daher die Zeiteffizienz her ist Rolle leider nicht zu schlagen. Ich denke mir, besser Rolle wie gar nicht. Wir hatten in Nürnberg auch ein paar schöne Wintertage, die haben aber nicht so in meinen Wochenarbeitszeitplan gepasst, dass ich da hätte eine schöne Schneeausfahrt machen können. Und jetzt, was uns jetzt erwartet, ist halt auch viel Schlamm und viel Putzen. Ich war spazieren schön im Schnee. Es war irgendwann mal abends dann eine Stunde im Wald. Da lag noch schön Schnee und ja, wieder so also Stimmung oder auch was ich finde beim Schnee, die geänderte Geräuschkulisse, weil der Schnee ja irgendwie ganz anders ist alles so gedämpft, ne? Genau. Also ist auf jeden Fall mega, ne? Also auch auf dem Rad oder nicht. Also ich bin ein paar Meter im Rad gefahren, weil ich einen Arzttermin in der Stadt hatte. Da bin ich halt irgendwie die 3-4 Kilometer hin mit dem Rad und zurückgefahren. Aber wir jetzt halt Stadtfahren. Also da war dann zwar teilweise Schnee und Neuschnee, aber man merkt halt schon, dass das irgendwie nicht Waldboden ist und dann unterm Schnee dann teilweise glatt war und ja, kontrolliert driften ist ja das Motto, ne? Also ein bisschen aufpassen und gucken und ja, also ist, denke ich, auch gutes Techniktraining irgendwo, wenn man da so ein bisschen fährt und nie so genau weiß, bricht es jetzt aus oder nicht. Ja, das ging dann halt schon. Ne? Ja, jetzt in der Zeit, du sprichst es an, jetzt in der Zeit, Corona-Zeit, ist manchmal schwierig, die richtige Zeit für zu finden. Also wenn man nicht das Glück hat wie Tom, du darfst weiterarbeiten, du darfst pendeln, du darfst mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln oder Rolf ja auch teilweise, so wie ich das gesehen habe. Ich bin ja genauso im Homeoffice die ganze Zeit. Ich muss die Zeit finden und die Zeit, die ich habe, die ist, wenn, dann nur morgens da. Also da tue ich mich gerade noch schwer, morgens um 5 Uhr bei dem Wetter loszufahren, obwohl ich das auch immer gependelt bin. Aber das ist echt gerade schwer, die richtige Zeit dafür zu finden, um mal seine Ausfahrten ein bisschen zu machen. Früher bin ich mehr gefahren. Also da fehlen mir auch die tausende Kilometer, die ich morgens und abends zur Arbeit hin und zurück gefahren bin. Die fehlen mir auch, die 120 Kilometer am Tag. Das ist schon. Genau, die versuche ich halt auch jetzt durch Rollefahren zu ersetzen. Das ist zeitlich wesentlich angenehmer und einfacher. Und ich hatte sonst ja knappe 40 am Tag, sind auch 200 die Woche, wenn man wirklich jeden Tag fährt. Ne? Und klar fehlt das. Und das versuche ich jetzt irgendwie mit Rolle und Indoor so ein bisschen was zu machen, damit ich da wieder in diese Form komme und so diese Homeoffice-Kilos wieder loswerde oder gar nicht so ausatmen lasse. Ja, jetzt kommt die spannende Frage. Was braucht man an einer Rolle nicht, was man an einem Rad schon braucht, wenn man nachts und im Dunkeln draußen fährt? Ein Licht. Natürlich. Och, der goldene Übergang. Ich danke euch. Ihr Beleuchtung ist ja genauso wichtig, ne? Haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Der Tom und ich, glaube ich, in der ersten Ausgabe haben wir drüber gesprochen. Beleuchtung, das ist ja enorm wichtig am Rad. Also, was braucht man so als, oder, ja, was braucht man? Ja, braucht Licht, aber was pappt man sich so ans Rad eigentlich, wenn man unterwegs ist? Also, ehrlich, ich habe bei bei der Jahreszeit, also ab Mitte Herbst, also auch so bis Ende Februar, habe ich eigentlich immer ein Licht mit. Auch tagsüber habe ich immer eine Lampe entweder dran oder zumindest mit, wenn ich unterwegs bin. Immer. Ja, ja, doch. Also, so definitiv. Ja, ne? Also ich habe es auch und wie du schon sagst, also Lampe, also Rücklicht definitiv immer. Ja. Vorderlicht, wenn ich jetzt tagsüber noch fahre, okay. Manchmal ja, manchmal nein. Aber hinten, wie gesagt, prinzipiell definitiv. Ja, und dann gerade auf dem Weg jetzt zur Arbeit in der dunklen Jahreszeit, die große Bikepacking-Tasche, die hat schöne Reflektoren. Da setze ich halt viel Wert drauf. Also ich möchte nicht aussehen wie so ein bunter Weihnachtsmann. Das mag ich überhaupt nicht. Dafür gibt es mittlerweile ganz tolle Reflektoren. Richtig. Die sind ganz dezent. Die werden ja richtig hell, wenn die angestrahlt werden. Das liebe ich zum Beispiel an der Weste von Rafa so sehr. Mhm. Da sieht das einfach nur wie so ein grauer Streifen aus, also wie zwei graue Streifen. Mhm. Und sehen auch so ziemlich stylisch aus. Und wenn die angeleuchtet werden, dann, wer das nicht sieht, der ist blind, definitiv. Da gibt es ja ganze Jacken von, ne? Also diese High-Vis-Jacken, genau, ne? Habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Ah, so solche Geschichten. Ja. So eine Weste habe ich von ProVis, ja. Ja, also sowas bevorzuge ich dann doch schon. Klar, gutes Vorderlicht sowieso, wenn man im Dunkeln fährt. Und ansonsten, ich habe mal irgendwie so Werbegeschenke, wie wir alle bestimmt schon mal bekommen haben, mir drangepackt, diese, ja, für den Arm, für die Beine, ach, diese Reflektoren. Ja, ja, genau. Diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, diese Bänder, die man einfach zusammenklackt. Und genau, so, richtig. Und die habe ich mir irgendwie dann so ein bisschen am Fahrradrahmen gemacht. Klackbänder heißt die, glaube ich, super. Ja, kann sein, ja. Mhm. Und hab da so zwei, drei Stück dran, eine um eine Trinkflasche. Ja, also wer mich da nicht sieht, der, wie gesagt, der muss schon blind sein. Aber wie so ein leuchtender Weihnachtsmann fahre ich da nicht durch die Gegend. Du hast aber überhaupt nicht. Hast du auch Akkulicht, ne? Ich habe Akkulicht, ja. Ich habe die Ixon Space, genau, von Busch und Müller. Ja. Die liebe ich abgöttisch, auch wenn die so klobig ist. Aber die hat so ein schönes Lichtbild. Gerade wenn ich hier morgens über die dunkle Trasse fahre, ist das perfekt, weil die einfach so weit nach links und rechts strahlt und nicht einfach nur so kurz vorm Vorderrad. Wichtig, also die finde ich klasse. Ne? Und du kannst die halt gleichzeitig auch als Akku als Akku oder als Powerbank fürs Handy nehmen. Solche Geschichten. Ja. Also bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe ja jetzt haben wir 2021, jetzt vor zwei Jahren, also 2019, habe ich ja umgerüstet schon auf festes Licht, auf mein Commuter-Gravel-Bike. Da habe ich ja ein Namendynamo vorne und dann habe ich mir diese Supernova E3 Pro mal geleistet für vorne, als Vorderlicht. Super, also klar, ich habe auch so ein Akkulicht gehabt, also da war ich auch ziemlich zufrieden mit, auch von Sigma so ein tolles Ding, aber wenn du morgens zwei Stunden fährst, dann musst du es wieder ins Büro nehmen, aufladen und wenn du es vergisst, kacke, dann musst du wieder zum Fahrrad laufen, das wieder zum Aufladen wiederholen. Bin ich jetzt viel befreiter mit, jetzt mit Namen Dynamo, dass ich einfach sage, ich mach's nicht an, wenn ich es brauche und ich muss dir keinen Gedanken machen ums Aufladen. Ne? Finde ich auch nicht schlecht. Ist natürlich wieder die Sache, du musst dir alles installieren, Kabel da verlegen und das muss passen natürlich. Ne? Das darf nicht so scheiße aussehen, du musst natürlich irgendwo das Kabel sauber verlegen können. Aber das ist für mich wirklich ein Game Changer, muss ich sagen. Und jetzt auch bei dem neuen Bike habe ich sogar jetzt auch mir das Taillight angeschafft. Ich habe so ein Kabel nach hinten gelegt, also auch an der Sattelstütze hinten jetzt auch mein Rücklicht fest dran gemacht. Auch hier dieses Supernova, dieses mini-Ding da, was so ganz klein aussieht mit drei LEDs, tachhell. Das ist super. Ich mach mir keine Gedanken mehr um Akku aufladen oder so. Finde ich jetzt super. Das ist nur die Königsklasse. Ja. Also wenn man wirklich viel fährt oder pendelt oder so, bin ich bei dir, kommt man eigentlich um einen Nabendynamo nur ungünstig drumherum. Ist auch so set and forget, das funktioniert einfach immer. Genau. Mein Bombtrack hat einen Nabendynamo, dazwischen hatte ich, die habe ich mittlerweile verkauft, diese Cube New Road in der Pro-Serie, in der FE-Ausstattung, die hatte dann ja auch Schutzblech, Nabendynamo und alles schon ab Werk. Und das war wirklich set and forget. Also wie du sagst, aber auch diese Supernova-Beleuchtung dran. Man fährt los, hat Licht, man kommt nach Hause, stellt ab, fertig, ist egal. Und zum Pendeln absolut Gold wert. Ja. Und ansonsten habe ich noch an meinem Canyon aktuell, auch als Tipp vom Tom kam, dass die G-Volt 70.1 und die hat den Charme, dass es die in einer Variante gibt, die ich kopfüber, also quasi falsch rum montieren kann. Ah, einfach um Platz zu sparen. Ne? Also weil Lenker Platz ist ja irgendwann am Gravelbike auch limitiert oben in der Breite. Richtig. Und ich habe halt so einen Outfront-Mount am Vorbau fest. Also der sitzt halt immer mittig und unten drunter ist halt so eine GoPro-Halterung. Oben kann ich mein Wahoo einklipsen. Und an dieser GoPro-Halterung unten passt eben diese Cat-Eye G-Volt dran. Schick mal bitte den Link halt dazu für die Shownotes. Ja, gerne. Weil die Dinger werden immer nachgefragt, ne? Ja, genau. Das ist, also ich war auch lange auf der Suche. Das Einzige, was halt schade ist, man kann sie nicht anhaben und gleichzeitig laden. Es gibt noch ein, zwei Modelle von Lesign, die auch für die Überkopfmontage geeignet sind, nur die waren nirgendwo zu bekommen, als ich eine brauchte oder haben wollte. Und so bin ich mit der ganz zufrieden. Also die kommt nicht ganz an eine X-Hon Space oder sowas ran, klar. Kostet auch ein paar Euro weniger. Aber ist aber auch völlig ausreichend hier für zu pendeln. Also Stadt und so hat man sowieso Licht, aber ich habe auch so ein Stück, was unbeleuchtet ist, unten am Fluss entlang. Und ja, man kennt ja auch irgendwann die Strecke und dann passt das schon. Und wie lange hält sie ab ungefähr? Zur Laufzeit? Boah, ich glaube, sie sagen auf maximal 4 oder 5 Stunden. Ja. Und man kann eine Stufe runtergehen. Man sieht, dass es dann dunkler wird, aber man hat kaum Verlust in der Lichtausbeute. Dann bist du, glaube ich, schon bei 6-7 Stunden. Und dann hast du noch die niedrigste Stufe, ist wirklich nur so zum gesehen werden, wenn du in der Stadt fährst und Umgebungslicht hast. Okay. Das Schöne ist, soweit ich gesehen habe, gibt es die G-Volt jetzt auch mit 100 Lux, wenn ich richtig geguckt habe. Irgendwo habe ich es gesehen. Verdammt. Zu früh gekommen. Nein, aber die ist schon gut. Also die habe ich gerne am Gravelbike. Und wie du schon sagst, das ist so ein bisschen dezenter. Sieht gut aus. Du hast nichts oben auf dem Lenker, außer dein Wahoo. Das ist schon eine feine Sache. Ja. Sehr schön. Und Rücklicht, glaube ich, wurde auch schon öfters genannt, das Sigma Blaze oder wie es heißt, mit der Bremslichtfunktion. Ja, habe ich auch. Kostet auch wenig, es hält lang genug, macht schön hell. Was ich sonst noch habe, ich habe es ja eben quasi dazwischen gequatscht, als ich noch gependelt bin mit meinen normalen Outdoor-Jacken. Da waren natürlich viele in der bunten Farbe schwarz. Da hatte ich tatsächlich dann im Winter auch diese Provis vollreflektierende Weste drüber. Mittlerweile habe ich eine Jacke, die so ein paar Gelbtöne hat, die ist nicht ganz so dunkel und weil es halt auch eine Fahrradjacke ist, nur nicht so aussieht, hat es auch Reflektoren und ich habe einen Ortlieb-Rucksack aus der Commuter-Serie aus diesem High-Vis-Material. Oh, sehr cool. Das ist auch mega, also das sieht wirklich so tagsüber dezent, schlicht, unauffällig auf, so ein bisschen wie Nadelstreifenanzug. Genau. Wenn halt Licht drauf fällt, taghell. Ja, Wahnsinnsreflektoren, ja. Genau, und dann, da habe ich ja noch so einen kleinen Anklips-Blinky dran, weil an der Kleidung darf man ja blinkende Lichter haben, am Fahrrad nicht. Von daher habe ich was Blinkendes dann noch an der Tasche hängen. Ja. Diese anderen Reflektoren, ja, also gerade diese schwarzen Reflektoren, die es als Folie und als Aufkleber vorgeschnitten gibt, die kann man natürlich wirklich unauffällig irgendwo am Rad anbringen. Klackbänder habe ich auch, klassischerweise eins um Vorbau, eins um Steuerrohr und eins um Sattelrohr. Und ich habe hinten noch so einen baumelnden, vollreflektierenden Smiley, so von 8 cm Durchmesser. Ah. Ich habe mir diese super hässlichen Clips an die Speichen gemacht an meinem Computer. Also sie sehen tagsüber protestlich aus, aber die sind echt super hell, die Dinger. Die sind absolut klasse. Und haben halt eine Zulassung, weil ich war halt, wenn ich commute, dann fahre ich halt durch Städte durch, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man angehalten wird, sehr, sehr groß ist von der Rennleitung und die kontrollieren da sehr, sehr, sehr extrem jetzt von letzter Zeit und da ist man mit denen halt komplett safe. Ne? Aber ist das richtig, wenn ich nochmal kurz einhaken darf zu diesen Speichenclips? Ja. Das sind ja, glaube ich, diese von M3. Ja, genau. Die Sachen, die verwendet werden. Genau. Dass du nicht einfach nur 3-4 Speichen damit. Alle. Du musst alle machen, ne? Das ist richtig. Und mindestens auf einem Clip muss das Zeichen drauf sein. Das heißt, das Prüfsiegel drauf sein. Genau. Diese Welle mit K-Nummer. Genau, richtig. Also du musst wirklich an jede Speiche das dran haben, ja. Okay. Sonst was kommt die Rennleitung, ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es halt wenig oder keine mir bekannten, ich sag mal, vernünftige Reifen aus diesem Gravel und ein bisschen leichter laufend oder geschweige denn tubeless gibt, die einfach umlaufend diesen schwarzen Reflektorstreifen einfach schon auf der Reifenflanke haben. Ist ja, ja bei, das bei soll sämtlichen, es irgendwo geben. Bei Schwalbe Marathon und wie sie alle heißen, ja, genau. Ist ja gang und gäbe, dass sie teilweise früher in Silber, jetzt in Schwarz, da siehst du es echt nicht mehr. Genau. Die haben halt auch diese K-Nummer und Zulassung. Mhm. Und da hoffe ich halt, dass da irgendwann mal gerade für uns Commuter so in 35 bis 40 rum was gibt mit diesem Streifen, was halt eben Faltreifen ist und kein Drahtreifen, genau. Und tubeless-fähig und so. Ne? Also. Oh, das wäre was, vielleicht an die Zuhörer aus der Reifenbranche hier. Sehr schön. Mein Tenwall ist ja angeblich schon wieder totgesagt worden. Vielleicht gibt es auch einen Tenwall-fähigen Reflektor, aber auf jeden Fall für die Schwarzreifenfahrer oder für die schwarze Reifen, dass man da auf diesen schwarzen Reflektorstreifen aufbringt. Also ich glaube, tut keinem weh, Style-Polizei lässt durchgehen und man hat auf jeden Fall immer die Sicherheit. Auf jeden Fall, weil auch mit Gravelbikes, also ehrlich, bevorzugterweise, also wir gehen ja so ein bisschen aus der Nische raus mit Gravelbikes mittlerweile, ne? Und Gravelbikes sehe ich ja jetzt mittlerweile, wenn ich unterwegs bin, fast nur noch. Also du bist ja ein Einhorn, wenn ich einen Mountainbiker bei uns im Kreis hier sehe oder mein Rennrad sehe. Also wirklich, ich sehe fast nur noch Gravelbikes hier. Mhm. Also... Wie gesagt, also ich habe es irgendwo gelesen, dass halt solche Reifen irgendwo, irgendeine Firma das demnächst anbietet mit einem so reflektorenfähigen Mantel. Wir haben eine sehr große Community, liebe Hörer. Wer weiß, welcher Reifen es ist, einfach rein hier in die Kommentare. Schmeißt es in die Kommentare, macht uns schlau. Welcher Reifen ist das genau? Und ja. Würde mich interessieren. Wie sieht es beim Rest aus, beim Ante und Rolf mit Beleuchtung und Reflektoren? Also bei mir ist so, ich habe aber Commuter-Bike mit Nabendynamo, natürlich auch mit Rücklicht. Und da will ich gerade einhauen mit einer Reife. Da fahre ich eben Reife mit Schlauch, weil ich im Winter eben so Winterkontakt-Reife fahre und die haben eben so einen Streifen drin. Und den mache ich dann, weil der eben schlecht rollt, den fahre ich nur im Winter. Wenn dann und im Sommer fahre ich andere Reife. Da habe ich jetzt aber keine, wo so ein Streifen drin hängen, sondern ja, da fahre ich halt Faltreife und den kein Streifen. Dann habe ich noch zwei weitere Räder mit Nabendynamo. Das ist eben mein Gravel-Reiserad. Der Nabendynamo nicht nur für die Beleuchtung, sondern da habe ich auch so einen Wandler drin, wo ich einen USB einstecken kann und Powerbank-Lader oder sonst irgendwas. Und da das ja dann da ist, habe ich den, da mache ich gleich Licht hin. Da habe ich so Busch und Müller von, das gibt es auch mit 100 Lux Frontlicht. Das ist recht klein, das hat mir gut gefallen. Und Rücklicht, das ist also ein ganz winziges Teil, aber sehr hell. Das habe ich an zwei Fahrrädern dran, auch an mein, ich sage jetzt mal, an mein Bikepacking-Fahrrad, ja, wo schon für manche wahrscheinlich kein Gravelbike mehr ist, weil eben 2,2 Zoll der kleinste Laufradsatz ist. Oh mein Gott, das da ist ja. Dafür habe ich auch einen 3 Zoll Laufradsatz. Eben für ganz widrige Bedingungen. Ich würde dann wahrscheinlich das dieses Jahr drauf machen, wenn ich die GST fahre. Da kann ich das wahrscheinlich gut gebrauchen, den 3 Zoll Laufradsatz. Der hat halt Rennlenker und deswegen ist das für mich auch in die Sparte Gravel. Dann für die andere, alle andere Bikes sind keine Beleuchtung, da mache ich eben Batteriebeleuchtung hin. Da habe ich es, wie auch schon angesprochen worden ist, das Rücklicht habe ich immer dabei. Da habe ich so kleine Teile von Sigma und auch das Blade oder wie das heißt, das habe ich da auch rumliegen, weil die halt super geschickt sind, mit USB zu laden. Brauchen wir keine Batterie und nichts. Da genau, ja. Lege ich ein bisschen Wert drauf. Wenn ich mal was Neues kaufe, dass eben solche Sachen eben berücksichtigt werden, dass man keine Batterie braucht oder sondern das halt mit USB. Und dann habe ich Sigma Sport Aura 80 mit 80 Lux. das war meine erste Frontlampe, wo ich gehabt habe. Und fürs Mountainbike habe ich mir was Stärkeres geholt. Das ist die Lisein 115 Pro. Die ist ein bisschen heller. Hat natürlich 115. Ich habe mir die zwei Lampen auch deswegen ausgesucht. A, weil ich keine zusätzliches Gerät mehr brauche. Also der Akku ist immer eingebaut. Kann ich mit USB aufladen. Die Laufzeit ist relativ lang für solche Teile. Mhm. Und sie haben Straßenzulassung, beide Lampen. Das war mir auch wichtig, weil wenn du mal in eine Kontrolle kommst und der Keller kennt sich aus, mhm, dann bist du dabei. Deswegen, und noch stärkere Lampe, ich brauche sie nicht. Weil nachts fahre ich keine Single Trails, nur wenn es unbedingt sein muss, weil es halt jetzt genau das Event auf einem Event ist und jetzt muss ich noch irgendwo hin und jetzt ist ein Single Trail dazwischen, dann fahre ich den Single Trail, aber sonst im Normalfall fahre ich nachts nicht in den Wald. Nee. Das Viehzeug braucht auch Ruhe und genau, und da, ja, also ist bei mir. Okay. Ich muss auch sagen, zusätzliche Beleuchtung an der Klamotte oder sowas habe ich nicht. Ich habe noch einen Helm, den ich hauptsächlich zum, wenn ich ins Geschäft fahre, anziehe, aber eigentlich nur dann, wenn ich mit meinem Load unterwegs bin, also mit meinem Lasterrad. Der hat hinter noch auch noch eine zusätzliche Beleuchtung. Schalte ich aber auch wirklich ganz hell der Ei. Also, weil das ist eigentlich hell genug, das Gerät. Okay. Also keine irgendwelche Reflektoren oder sonst irgendwas hab. Sind gute Ideen dabei. Habe ich schon aufgenommen. Ja, es gibt ja auch diese Aufkleber für die Felgen. Ne? Es gibt ja für diese Felgenaufkleber, die auch schwarz sind, die auch reflektieren. Ja. Aber ich meine, mich zu erinnern, die meisten haben keine Zulassung. Ja, genau. Ist halt schwierig. Was ich noch ergänzen wollte, gerade zum Thema Single Trail, wenn es mal doch widriger wird, dann macht es auch eher Sinn, mit einer Kopflampe zu arbeiten oder einer Helmlampe zusätzlich, als am Lenker noch mehr zu eskalieren, weil der beleuchtet trotzdem nur geradeaus am Lenker. Und wenn man dann nochmal irgendwas auf dem Kopf hat, da gibt es ja auch von verschiedenen Herstellern, muss nicht Lupine sein, Kopflampen, die da durchaus taugen, auch USB ladbar sind, entweder als komplette Kopflampe oder mit separatem Akku-Pack, da gibt es ja mittlerweile jede Menge Auswahl und da ist man dann auch nicht mehr an STVO gebunden und ich finde, es ist ja hier so Sache des Anstandes, die dann halt in der Stadt oder bei Gegenverkehr, auch bei Autogegenverkehr dann irgendwie auszuschalten und wirklich nur im Wald zu nutzen, weil da irgendwas zu provozieren, nur weil der andere völlig geblendet ist, taugt dann auch nicht. Sowas habe ich an meinem Computerhelm dran. Das ist so eine ganz billige Stirnlampe von Chibo für 7 Euro oder was. USB aufladbar mit Rot- und Weißlicht, je nachdem, was ich brauche, zum Commuten, wenn ich unten am Rhein lang fahre, morgens im Dunkeln, wo sonst keiner ist, einfach nur um die Kurven einsehen zu können. Mhm. Ja, genau. Ja. Ante? Ja. Ich habe all diesen Firlefanz nicht. Ich commute nämlich nicht. Ich habe keine Reflektoren, keine schwarzen, keine grünen, keine gelben, keine roten. Du hast ein Feuerzeug. Keine Lämpchen im Helm und auch nichts in der Nase. Ich habe mal bei einem Bikepacking-Rad Nabendynamo mit Supernova, vorne die E3 Pro, die du auch hast, Pascal, und hinten natürlich das süße kleine Rücklicht mit den drei Dioden, das glaube ich hell ist. Ja, super, ne? Das ist super. Diese Ausstattung habe ich auch nochmal für meinen Graveler, der sozusagen noch im Karton ist. Der ist, da wird was Neues entstehen und da kommt das Setup nochmal dran. Und dann habe ich noch einen aktuellen Graveler, der eigentlich normalerweise nur fürs schnelle Fahren gedacht ist. Also der andere, der im Aufbau ist, da kann man auch mal Bikepacken mit. Der hat da die Mounts für. Mein aktuelles Gravel-Gerät hat da überhaupt keine Mounts für. Das ist also eigentlich nur für die Tagessitzung. Habe mal sinnvoll, ist auch schön leicht und schnell dafür. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich ein Verfechter vom China-Bomber für 5 Euro. Ich fand die schon immer ziemlich cool, habe da auch immer viel Wert darauf gelegt, ähnlich wie der Rolf, dass alles, was ich irgendwie an Licht dabei habe, mit USB laden kann und nirgendwo Akkus drin haben muss. Das hat mich immer genervt. Und USB geht eigentlich überall und immer. Richtig. Und dann habe ich mir jetzt vor kurzem noch mal eine 20.000er Powerbank gekauft und ich glaube, da kann ich mit meinem China-Bomber eine Woche lang durchfahren, Tag und Nacht hell. Also das ist super. Ich habe den jetzt bei den letzten 6 Ausfahrten, glaube ich, immer angehabt und da war die Powerbank halb leer, weil ich mal wissen wollte, wie lange sie denn hält. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein punktuelles Licht. Das ist, also wenn es wirklich stockduster ist und man will schnell fahren, nicht ganz so geeignet und im Wald finde ich es dann auch eher schlecht. Dafür habe ich dann aber auch die besagte Lupine Pico 4 am Helm und da mache ich mir es halt einfach hell, wenn ich es haben will. Und aber wie gesagt, dieser China-Bomber ist einfach toll. Da stehe ich voll drauf. Ich auch. Also im Wald. Ich habe so ein Ding im Wald. Also als Flugblattbeleuchtung. Ja, der ist mir zu punktuell. Also da ist, wenn ich die Lupine anmache, das völlig anderes. Also da sehe ich irgendwie 2 Meter rechts und links vom Weg noch was und der China-Bomber macht mir halt einen Punkt vors Rad. Ja. Ich will den Weg sehen, nicht die Hirsche links und rechts. Ja, ich will den Weg auch sehen, aber wahrscheinlich fahre ich nicht so schnell wie du, deswegen egal. Genau. Das ist auf jeden Fall mein aktuelles Beleuchtungssetup, das ich so an den verschiedenen Rädern habe und genau, bin damit eigentlich ganz zufrieden so insgesamt. Okay, minimalistisch. Und du hast noch das Laufrad von was ihr kennt, eingespeichert mit Namen Dynamo wahrscheinlich, ne? Ja, genau, das ist immer am Bikepacking-Rad, ja, exakt. Sehr cool, sehr cool. Genau, das läuft und läuft und läuft. Und läuft. Und wohin läuft es? Bis zur Wetterau läuft das? Das läuft auf jeden Fall bis zur Wetterau und alles, was vorher auch noch kommt, nee, das wäre jetzt übertrieben, aber klar läuft das bis zur Wetterau und auch bis zum Event in der Wetterau und was alles so kommen mag, ja. Und schon kommen wir zum neuen Thema, Mensch. Die Wetterau hoch 3 hast du ja, Mensch, du spammst ja ganz Facebook voll gefühlt mit der Wetterau. Du hast ja schon 3000 Anmeldungen, ne? Es liegt aber daran, dass du in jeder Gruppe bist, deswegen kommt dir so viel vor. Ja, eigentlich verdammt. Ist es gar nicht so viel. Verdammt. Erinnerung? Was ist die Wetterau hoch 3? Von 3. bis 6.6. Genau, 3.6.6. Wetterau hoch 3 ist ein Multi-Event eigentlich. Die Idee bei der Geburt letztes Jahr war, dass man den Trek entweder in einem Tag abfahren kann, also in 24 Stunden, wenn man das Ganze sehr sportlich sehen mag. Man kann aber auch eine Übernachtung machen, das wäre der klassische Overnighter, oder man macht einfach 2 Übernachtungen, dann hat man eine entspannte Tour und kann sich vielleicht noch viel angucken und ist relaxed und genau, so war ursprünglich mal der Gedanke und es ist auch tatsächlich so gewesen letztes Jahr und es gibt eine neue Auflage. Letztes Jahr waren wir im September am Start mit dem Track und jetzt wird das Ganze Anfang Juni über Frau Leichnam. Da gibt es ja ein paar Bundesländer, die haben da einen Feiertag, nicht alle, aber einen Teil. Juhu. Und da wird das Ganze starten. Und ja, genau, ich weiß nicht, ich glaube am Montag oder am Sonntag oder so habe ich da mal ein bisschen ideal Gas gegeben. Jetzt sind aktuell, glaube ich, 30 Anmeldungen ziemlich genau eingetrudelt schon. Bei 99 wäre auf jeden Fall Schicht im Schacht. Genau, und da gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Die Strecke ist natürlich anders als letztes Mal. Wir fahren erstens entgegengesetzt, dann habe ich neue Strecke, Abschnitte reingemacht, andere rausgeworfen. Die Strecke ist ein kleines bisschen länger geworden, irgendwie 10 Kilometer, aber dafür 1000 Höhenmeter, glaube ich, mehr. Und ja, das wird auf jeden Fall wieder ein super witziges Ding, glaube ich. Und ich hoffe, dass ich noch ein Pre-Camp organisiert bekomme. Ich hoffe, dass es überhaupt alles läuft mit Corona. Das müssen wir mal abwarten. Denn ich müsste mir ein ITT draus machen, wie viele andere Veranstaltungen es ja auch so machen. Das wäre natürlich schade, aber dann wäre es halt einfach so. Da muss man einfach gucken, was die Zeit so bringt bis dahin. Wir müssen erstmal hoffen. Erstmal optimistisch sein, erstmal planen, weil absagen kann man immer noch. Oder, genau. Oder umplanen, nee, also, auf ITT, genau. Ich würde es nicht absagen, ich würde es einfach dann offen halten, dann sollen die Leute einfach fahren, wenn sie Lust haben, aber ich habe die Hoffnung, dass wenn es wärmer wird, war ja letztes Jahr auch so, erinnere ich mich, ja, dass man irgendwann auch wieder Events machen durfte mit 50, 100, 200 Personen und ich hoffe, dass wir vielleicht im Juni den Status erreicht haben, dass die Regierung sagt, ey, draußen, wenn ihr seid, könnt ihr ruhig was machen, das wäre schön. Wir hoffen mal, okay. Wetter hoch 3. Also auch in den allen Kalendern zu finden, soll sehr empfehlenswert sein, habe ich gehört. Deswegen empfehlen wir es auch hier auch immer wieder gerne. Das hat alles. Also da gibt es auch eine private Facebook-Gruppe, da kann man gerne reinkommen und ich weiß, dass es gibt Leute, die haben jetzt ein Mais-Trauma, weil sie an so viel Maisfeldern vorbeigefahren sind auf dem Weg, dass ja kein Mais mehr zu sehen drin. Also es gibt so unterschiedliche Gefühlslagen zu dem Event, aber die fanden es trotzdem toll, die kommen auch wieder. Also okay. Von daher denke ich, ist alles richtig gemacht. Okay. Als Popcorn geht's dann wieder, ne? Ja, wir hatten auch eine Popcorn-Maschine in der Art Rakete philosophiert, kam dann direkt auch dazu, aber dann müssen wir mal schauen, ob das irgendjemand auf sich nehmen mag. Wo wir gerade beim Essen sind irgendwie, Ante, habe ich da was gesehen? Die Waffeln sind am Wochenende nicht gelungen? Das war ja nicht mein Post. Mein Post war ja ein anderer. Ich war ja im Wald und habe, was habe ich jetzt gehört, wie heißt es? Vogelsberger Pizza, habe ich mir sagen lassen, heißt es. Ich habe ja Rührei mit Kartoffeln gemacht, also eigentlich so eine Bauernpfanne. Und da kam dann ein Post aus dem Vogelsberg tatsächlich, wo eine Bekannte von mir Waffeln in einem Eisen im Feuer machen wollte und nach ein bisschen hin und her Geschreibe, auch mit anderen Leuten noch, hat es wohl rausgestellt, dass das Waffeleisen nicht heiß genug war, deswegen hat es wohl nicht funktioniert. Ja, okay. Ja. Ich übe schon fleißig und probiere alles aus, dass ich dann well prepared bin, wenn es wieder losgehen kann mit dem Bikepacke und Overnighten und was auch immer alles. Das wäre auch mal was, ein Waffeleisen mitnehmen. Was wiegt zu Waffeleisen? 4 Kilo ungefähr nochmal mitschleppen. Boah, ganz so viel wird es nicht sein, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es der Sache wert ist, ganz ehrlich gesagt. Aber man hat schon Pferdekotzen sehen. Ich bin in Korsika, den GR 20 mal gewandert und da gab es echt einen Typ, der hat eine E-Gitarre dabei gehabt. Also von daher denke ich, ist nichts ist unmöglich. Nee, das nicht. Aber okay. Er hat sie dann auf einem halben Wege verkauft, aber ich habe es nicht verstanden. Aber na gut, anyway. Why not, okay. So, why not, genau. Why not, kann man machen, genau. Und unter die Rubrik kann man machen. Wer hat was Aktuelles von Jonas Deichmann gehört? Ihr wisst Jonas Deichmann. Ich habe nur gelesen, dass er irgendwo in der Türkei festhängt. Ja, festhängt, ja. Hat er ein bisschen Pech gehabt. Ich kann noch kurz, bevor wir vielleicht da zum Jonas gehen, nochmal sagen, danke Ante für deine ganzen Posts. Jetzt habe ich eigentlich so meinen Sommer wegen dir geplant. Das tut mir aber nur bedingt leid. Glaube ich dir. Nein. Das heißt, die ganzen Urlaubsanträge hast du jetzt um Antes Event geplant auch? Ja, irgendwie schon. Also ich habe es ja bei Facebook gesehen und war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen überlegen, was man machen kann. Und Antes Konzept passte da voll auf rein. Einfach halt, weil man kann es machen. Und wenn es halt Corona-mäßig doch noch nicht klappen sollte, man kann es halt auch dann so fahren. Mhm. Und das ist dann eigentlich schon eine sichere Bank. Also ich hoffe jetzt, dass ich da wirklich Urlaub kriege. Angemeldet habe ich mich. Soweit ich gesehen habe, bin ich tatsächlich momentan der Einzige aus Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, das ändert sich noch. Es hat sich sogar schon eine Hamburger angemeldet, da bin ich völlig stolz. Also viel weiter weg kann man ja kaum sein. Ja, ist cool. Da war ich echt völlig amused. Mhm. Wahnsinn. Nein, ich habe die Bilder gesehen, die du da gepostet hattest und fand die Region sehr schön. Von daher, wieso nicht? Naja, deswegen bin ich gespannt, was du da aus dem Hut zauberst. Ja, ich freue mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dabei wärt. Ja, aber ich habe schon gehört, ein oder andere kann ich. Ja. Ja, das Jahr ist so eng gepackt. Du weißt ja. Ich weiß, halt so. Du bist unterwegs, Rolf, ja. Das, alles so eng dieses Jahr. So viele Events, so wenig Zeit. Die ganzen 2020er-Events auch noch in 2021er gepackt. Dieses Jahr wird echt voll werden. Also wenn alle Events wirklich so stattfinden, wie sie ja gemeldet sind, dann kannst du, glaube ich, auch dieses Jahr wirklich jedes Wochenende mindestens ein Event haben, wenn du willst. Mhm. Also das wird viel dieses Jahr. Das ist tatsächlich so. Also am 13.05. ist ja mein Frankenkrebler. 2 Wochen später bin ich. 1 Woche später ist der SBE 747. Also da ist ja ständig irgendwas. Also da ist nahtloser Übergang. Deine Bratwurstreis oder stimmt. GST. 19.06. Bratwurst, ja. Oder 17.06. GST. Bratwurstreis. Bratwurstreis. Okay. Ja. Thüringen, da muss man hin. Dem Unger sein Ding, das ist... Genau. Ja. Ich bin okay. Vegetarier, ich fahre auch hin, es läuft. Okay. Es geht. Ja, okay. Doch. Ich hab das schon abgeklärt, der Bratwurstbräter schafft es auch andere Sachen auf den Grill zu legen, wenn man die mitbringt, das ist alles gut. Blasphemie, habe ich gehört. Alles Blasphemie. Ende März geht es dann schon los mit dem Holy Gravel, ne? Wahrscheinlich, weil ich gekreuzigt da. März ist schon ab. Da steht auf der Internetseite steht, das ist ganz kippelig. Also ja, sie wissen noch nichts, ja, was sie machen sollen. März ist noch sehr, sehr früh, glaube ich. Ja, ich glaube nicht, dass das was wird. Ich habe ja auch noch Sorgen mit dem Hanse Gravel. Also Anfang Mai. Anfang Mai, okay. Ja, ja, das ist, obwohl Mai, glaube ich. Vermutlich der Candy. Ja. Ich glaube, das ist zu früh noch. Ich bin mir nicht sicher. Wenn er stattfindet. Mhm. Ja. Also Ende März, also meinen Urlaub habe ich da so oder so. Also irgendwas werde ich da machen, weil das so die Deadline war für den alten Urlaub aus 2020 noch zu nehmen. Von daher habe ich die letzten zwei Märzwochen inklusive Ostern, kann man da ja gut kombinieren. Und wenn es nicht Holy Gravel ist oder ich fahre es mit einem Kumpel als ITT oder keine Ahnung, Möglichkeiten gibt es ja genug oder Komoot gibt da ja genug Strecken her oder alte Orbits oder ja, ist ja egal. Das Blöde ist halt nicht die Einkehr irgendwo, Einkaufen und Einkehr ist halt das Blöde in der Zeit, ne? Das ist die einzige, das ist die Challenge gerade. Ja, Einkaufen mit Tankstellen und, und DM und Supermarkt und so, das, das müsste ja gehen. Genau, aber kein Campingplatz, wo man duschen könnte oder so, das ist dann echt blöd, ja. Für die anderen. Wer duscht denn? Ja, für die anderen. Genau. Wie duschen? Das sind nur 4 Tage. Oh. Hm. Also verpflegen lassen, irgendwo essen gehen, lass mir noch einleuchten, aber duschen finde ich jetzt echt überbewertet. Ein Kaffee, ein Espresso irgendwo unterwegs oder ein Kaffee unterwegs da oder ein Eis. Gut, im März ist auch noch ein bisschen früh für Eis, aber jetzt nie Kaffee und Eis brauche ich. Da hat das Windschattenfahren noch eine völlig neue Bedeutung. Ja, genau. Das ist kein Witz. Ich habe das schon erlebt. Ich bin mehrfach früher im Rennrad unterwegs gewesen und da gibt es eine Veranstaltung im Schwarzwald. Wie heißt die jetzt nochmal? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Eine 3-Tages-Veranstaltung, fällt ja bestimmt noch ein. Und da bin ich in irgendeiner Gruppe gewesen, wo auch irgendwie ein paar Herren vor mir gefahren sind. Ich habe keine Ahnung, wie lange die nicht mehr geduscht haben oder das Trikot gewechselt. Ich musste aus der Gruppe raus. Es war nicht auszuhalten. Also ich konnte nicht wegfahren. Ich musste mich zurückfallen lassen in eine andere Gruppe. Ich habe es nicht ausgehalten. Es war so schlimm. Es war wirklich so schlimm. Keine Lutscher. Genau. Platten vor täuschen. Das war echt Wahnsinn. Glatten vortäuschen. Oh Mann. Ja. Wir waren, wenn die ganzen RTFs kommen dann ja auch noch, wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut. Ja, aber die letzte Chance auch, Gegend, ja. Ne? Ja. Dieser Ortlieb-Mittelfranken-Cup, also die haben ihre Termine mal genannt, ob das dann wirklich stattfindet, ist wieder was anderes. Und da gibt es ja wirklich ein paar Größen, die einfach auch von der Strecke her schön sind, ne? Oder auch anspruchsvoll sind. Irgendwie Bimbach 400 über Pfingsten oder auch Lubbock RTF ist überregional bekannt. Da gibt es dann auch eine Marathonstrecke mit 200 plus. Also da kann man sich auch nochmal austoben und das Schöne oder weil du ja sagtest, auch Zeitaufwand und Regierung und Terminplanung, das ist halt an einem Sonntag. Ne? Und ich habe mir die jetzt mal in meinen Kalender notiert, die hier so grob in der Umgebung sind, weil da kann man halt eben morgens hin, abends zurück und hat dann den Sonntag schön verbracht mit ein paar Verpflegungsstationen und sich einen Bauch vollen hauen, wenn das erlaubt ist. Mhm. Ja, also bei uns sind die RTFs und CTFs, bei uns habe ich im Blick gehabt, die meisten bis Ende April abgesagt, meine ich, noch im Blick gehabt zu haben. Da ist von vornherein schon alle abgesagt hier. RTFs, CTFs. Hilft ja nicht. Ist zu früh. Es gibt ja keine Planungssicherheit. Das ist deswegen. Natürlich muss man verstehen. Das kommt dazu. Ja, ist so. Ja. Ja, und da hängen auch die großen Planer, die Weltumrundung machen dran. Wir waren eben bei Deichmann nochmal auf den zurückzukommen, der die Weltumrundung machen möchte hier, seine Umrundung triathlonmäßig hier. Geschwommen ist er schon 500 Kilometer, jetzt ist er auf dem Rad und jetzt ist er gefangen irgendwo. In der Türkei ist er, ja, nicht in der Türkei gefangen genommen, aber der kommt halt nicht mehr raus aus der Türkei, ne? Der kommt halt in die Richtung, der wollte ja weiter nach Osten fahren. da kommt er ja nicht mehr hin. Also hier so Iran, Pakistan, Russland, kriegt er kein Einreisevisum, weil gesperrt, Pandemie. Und der ist, glaube ich, anderthalb Wochen ist er in der Türkei halt ein bisschen rumgefahren, um halt nicht stehen zu bleiben. Ist er natürlich Berge ein bisschen gefahren, hat sich mit den Locals was angeschaut. Und jetzt seit 5 Tagen... Mir ist heute Morgen aufgefallen, ich kriege ja immer so jeden Tag bei Komoot so die Info, ach ja, Jonas ist wieder Rennrad gefahren. Ne? Und irgendwie habe ich heute Morgen, was war ein bisschen so komisch, ich habe schon ein paar Tage keine Info mehr, dass er Rad gefahren ist. Und jetzt habe ich geschaut, der ist vor fünf Tagen das letzte Mal gefahren und da hat er sich in Fethiye, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspricht, hat er sich in eine Wohnung einquartiert, die ansonsten leer stehen würde für mindestens eine Woche, um ein bisschen Bürokratie-Kram zu erledigen, weil er jetzt die andere Richtung fahren möchte. Also soweit ich informiert bin, ist er jetzt von Türkei jetzt sein Plan geändert von der Türkei aus und will jetzt Richtung Portugal fahren, also einmal wieder durch Europa durch, nach Portugal und von da aus rübersetzen an die Ostküste an die USA. Mhm. Das ist, glaube ich, das Aktuelle, oder? Deckt sich das mit euren Infos soweit? Verfolgt ihr das überhaupt? Ich habe bloß nur, warum das ein Segelboot sucht, das habe ich nicht ganz verstanden. Der sucht Mitfahrgelegenheit halt über den Atlantik. Der muss ja irgendwie rüberkommen. Also sucht er irgendwas, der ist mit Segelboot. Warum muss das ein Segelboot sein? Das ist schon CO2-neutraler. Vielleicht, ja, okay. Deswegen, der möchte so CO2-neutral wie es geht reisen. Okay. Und deswegen, alles klar, dann macht Sinn. Wollte er so Greta-like sich irgendwo mit hier so einmieten. Ja, da. Ja. Also deswegen hat er einen Aufruf gestartet. Der wollte ja erst, wo war das, irgendwo da in China irgendwo wollte ab, aber jetzt hat er einen Aufruf gestartet. Wer weiß, ob jemand in den nächsten Wochen von Portugal aus rüberfährt mit Segelboot und jemand mitnehmen kann. Also klar, man kann einen Frachter nehmen darüber, das ist ja kein Ding, aber ne, der will halt so CO2-neutral wie es geht darüber. Mhm. Finde ich spannend. Also ich habe es bis jetzt eigentlich jeden Tag verfolgt, immer wenn er gepostet hat. Schon spannend, was er so erlebt hat. Der ist 95 Tage, glaube ich, hat er jetzt. Stimmt gar nicht. Tag 100, 110. 110 ist Stopp erstmal jetzt. Eine Woche Pause nach 110 Tagen. Respekt. Wahnsinn, ja. Aber ich stelle es mir in der momentanen Zeit sehr schwer vor, so durch viele Länder zu fahren. Also ehrlich, ich hätte es nicht gemacht dieses Jahr. Ehrlich, also ich finde es beachtenswert, aber ich hätte es eher nicht gemacht, weil es war doch absehbar, ne? Es war doch eigentlich absehbar, dass es schwierig wird, aber manche lieben ja Schwierigkeiten, aber ich bin ja auch sehr risikofreudig, sage ich jetzt mal so, aber ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte, weil irgendwie war es ja absehbar, dass der Unsinn passiert. Ja, jedes Land hat irgendwie dann wieder seine eigenen Bestimmungen, die kurzfristig geändert werden. Und wenn du dann auf so einer Tour bist, boah, also ich stelle es mir echt schwer vor. Ja. Man, er sich gerade wahrscheinlich auch. Aber er ist ja vom Beruf Abenteurer. Und das ist halt, wie gesagt, ich hätte es nicht gemacht, aber naja. Schwierig. Habt ihr das letztes Jahr mitgekriegt? Letztes Jahr sind noch zwei aus Berlin losgefahren, der Sascha Marx und Jürgen Panzin, auf so einem Hasebike und hin für die Olympischen Spiele nach Tokio wollen. Die sind auch bis zur Grenze Russland gekommen oder irgendwo Mitte in Polen gestrandet und haben dann wieder zurück müssen, weil alles abgesperrt worden ist. Shit. Schade. Ja. Ja, ist gerade ein bisschen schwierig zu langstecken, also richtig ultra langstecken zu planen. Also Umrundungen und irgendwelche Kontinente, ich glaube, das kannst du gerade nicht so richtig wirklich planen. Ich habe jetzt von vielen Fernradlern jetzt, die ich auch so ein bisschen verfolge hier auf, sei es YouTube oder Instagram oder sowas, dass ich sage, auch so, ach, wir sind wieder zu Hause, wir mussten abbrechen, mit dem Flieger nach Hause geflogen, aus Paraguay wieder zurückgeflogen, weil auch Full Stop, alles zu, mussten einfach zurück. Die wurden mit Steinen beschmissen, weil die halt weiß, Hautfarbe weiß sind und die haben halt, die Einheimischen sind halt der Auffassung, dass die weißen Teufel, denen die Krankheit ins Land gebracht haben, ist man gerade auch nicht besonders hoch angesehen, in manchen afrikanischen Ländern auch gerade, habe ich gehört von anderen Leuten, ist gerade ein bisschen schwierig. Ja. Naja, von schwierig. Was haben wir noch? Jetzt haben wir, eigentlich haben wir die meisten Events eben schon kurz besprochen gehabt hier, fast alle Events. Was kann ich noch empfehlen, was neu auf dem Schirm gekommen ist? Die Gravel Games. Haltet euch mal den 25. und 26. September mal so ein bisschen im Kalender fest. Da kann was kommen, das kann interessant werden. Die Planung ist, ist auch voll im Gange da. Es gibt ein schönes Event im Ruhrpott beim Tom vor der Haustür, ne? Ja, bei mir vor der Haustür, so quasi, nicht weit voll entfernt. Und voll auf die der Halde. Die sind wieder nicht mit mir abgesprochen. Voll auf der Halde gibt's die Gravel Games. Sehr gespannt. Also haltet euch das mal fest, das kann bestimmt spannend werden. Der Veranstalter hat da ein bisschen was vor. Das kann interessant werden. Oh, ist da ja. Der Lemberger Gravel, Rolf? Ja. Ah, dann kann auf der Veranstaltung ja gar nichts mehr los sein. Du kannst vergessen, wer kann gegen uns anstinken, oder? Keiner, glaube ich. Ja. Die keine Ahnung haben, dahin und alle anderen kommen zum Lemberger Gravel. Also ganz vorsichtig jetzt. Ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis, wo ich da unten bin. Schon ruhig. Ich hatte den Master. Das wird immer so sein, wie jetzt auch beim Ende seinem. Wetter auch hoch 3, da ist gleichzeitig Saar vertikal, da bin ich angemeldet und ich kann das auch nicht absagen, weil ich dort auch Urlaub mache mit der Anita, dann kriege ich den größten Ärger. Ja klar, ja, also in diesem Jahr ist es eh, also ich glaube dieses Jahr, da muss ich echt hart entscheiden und das heißt hart entscheiden, wenn man schon irgendwas gemeldet ist, da tauchen gerade so viele neue Events an jedem Wochenende auf, da ist Überschneidung normal, leider. Aber das war letztes Jahr ja schon so und was ich aber mittlerweile echt schlimm finde, ist, dass wir in Deutschland schon das Problem haben, freie Termine zu finden. Da haben wir noch nicht nach Frankreich, nach Holland und nach Belgien geguckt. Ja. Also da gibt es ja noch viel mehr. Also eigentlich theoretisch könnte man eigentlich permanent fahren und ich bin mit meinem Event auch nur so früh, weil im Herbst irgendwie war es unpassend. Nächstes Jahr wechsle ich wieder auf den Herbst und es ist echt nicht leicht, einen Termin zu finden, wo man so das Gefühl hat, okay, da könnten noch irgendwie Leute kommen wollen, weil die Woche vorher haben sie sich nicht platt gefahren und die Woche nachher fahren sie sich vielleicht eventuell platt, aber es ist schwierig, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist richtig. Und vor allem, wenn man dann länger als ein Wochenende unterwegs ist, dann irgendwie mag man Urlaub nehmen, mag man keinen nehmen, ist ein Feiertag dabei, ist es nicht eine coole Summe, dann kann es gut funktionieren, aber das ist alles nicht so einfach, muss man ganz klar sagen. Ja, also die Events werden stetig mehr. Ja, das ist genau. Ja, eben. Vor allen Dingen, weil sich jetzt auch alles mehr auf die zweite Jahreshälfte konzentriert. Ne? Ja. Und also ich konzentriere mich da auch drauf, wo ich da noch mitfahren kann. Ja. Du hattest ja da vorhin auch noch was geschrieben zu diesem Super Berlin Express. Ja. Super interessant. Ja, ich bin jetzt aufgemeldet. Also nochmal danke, Ante. Echt? Ja, sag deiner Frau nicht, dass du es von mir hast, okay? Alles klar. Mach ich. Was ist dieser SP? Ich hab nur das Poster gesehen auf Facebook. Das ist so ein, ja, wie nennen die das? So ein. Es ist kein Etikett mehr. Nee, aber wir hatten es auch mal irgendwie. Bikepacking, Long Distance, Country Cat, irgendwie sowas. Und das sind dann 747 Kilometer, Hamburg, Berlin, Hamburg. Genau. Innerhalb von 3 Tagen. Das heißt, von Hamburg starten, in Berlin irgendwo was abholen, am bestenfalls irgendeine Karte abholen, sie ganz Fahrrad kleben und dann nach Hamburg zurückfahren. Eine Rechnung, ein Kassenzettel von Curry 36. Irgendwie was. Nein, klang cool, passt im Kalender und ja. Und das ist am? Vom 11. bis 13.16. Ja. Also auch alles noch 11. bis 13. Okay. Ja, sag also, die Dichte ist gerade enorm. Ja. Wetter auch hoch 3 ist quasi mein Training für SBE. Den Super Berlin Express. Genau, und dann kann man direkt zum Bratwurst-Race gehen eine Woche später, da ist man gut trainiert und dann. Und dann kriegt man die Papiere von der Frau zu Hause. Jo. Schön reingefallen, ist DIN A4 links gelockt. Was man nicht hat, ne? Ja, ja. Ja, es könnte schlimmer sein. Du kommst haben, der Schlüssel passt nicht mehr. Also ist alles relativ. Haus ist weg. So in einem Radkeller passt, ist alles für den Radverkauf so schlimm. Das Haus kann weg sein, das Rad nicht. Da gibt es doch irgendwie, geht manchmal auch durch Facebook Radgruppen. Ich habe Angst, dass wenn ich verstorben bin, meine Frau die Fahrräder für den Preis verkauft, den ich angegeben habe. Genau, was ich hier gesagt habe. Genau. So ungefähr. Achso, weil der gerade ein bisschen ist jetzt völlig off-topic eigentlich, aber ich finde es erwähnenswert, wenn, und zwar geht es an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr eure Radfahrten irgendwo im Netz öffentlich macht, dann kann ich euch doch nur bitten, das so zu tun, dass man nicht euren Wohnort oder euer Haus daraus lesen kann, weil sonst bietet ihr allen Leuten, nämlich die Interesse an Fahrrädern aus dem Keller holen wollen, da eine super Gelegenheit. Das habe ich jetzt schon mehrfach auf Facebook gesehen und die Leute darauf hingewiesen. Achtet bitte darauf, wenn ihr sowas postet, dass ihr nicht irgendwie da stehen habt, in welcher Straße ihr wohnt, welche Hausnummer, wo es losgeht. Das ist ganz, ganz blöd. Das kann man einstellen. Bei Komoot, Strava kann man diese Privacy-Einstellung einstellen, dass der, ja, genau. die Dinger, die werten das zwar aus, wenn man zu Hause losfährt, aber die blenden das für jeden anderen aus und blenden erst 500 Meter im Umkreis des Hauses erst die Strecke ein. Ja, das stimmt, aber das, was ich jetzt meine, ja, waren Garmin-Sachen, die hochgeladen worden sind. Oh Gott, ja. Und okay, da stand nämlich ganz genau Abfahrt, was weiß ich, Bischofshammer Straße 17. Oh, und dann dachte ich so, das ist aber sehr ungünstig. Uncool. Ja, das stand wirklich so da drin. Uncool. Und, ja, das macht man nicht. Ja, eben. Nee. Deswegen, genau, wollte ich es nochmal erwähnen. Wer ein Rad hat, hat auch zwei. Und wenn ich auf dem Rad unterwegs bin und das regelmäßig poste, dann weiß jeder, wann ich aus dem Haus bin. Und dann hatte ich mal zwei Fahrräder. Ja, dann noch Bilder dazu und dann sehen sie auch gleich, ob es sich lohnt oder nicht. Klar. Also, ich starte halt hier, gut, ich meine, das habe ich halt auch fast vor der Haustür, das ist halt ein Parkplatz und ein Schwimmbad. Das heißt, ich starte, also ich drücke auf meinem Wahoo auch erst ab diesem Schwimmbadparkplatz, weil ich da eh immer vorbeikomme, drücke ich Start. Und auch auf Komoot oder so starte ich halt oder plane ich halt immer ab diesem Parkplatz, ne? Ja, klar, wenn man irgendwo mitten auf dem Land wohnt, in einem Drei-Seelendorf, ist das ein bisschen schwierig. Aber wenn man irgendwo was hat, wo man weiß, da kann man starten oder da ist üblich und dann verwischt sich zumindest so ein bisschen, falls man vergisst oder nicht richtig diese Privacy Zones in Komoot oder Strava gesetzt hat. Ja. Aber ich sag mal, bei den meisten bei uns hier, also beim Tom und beim Anto, bei mir ist es eh egal, weil unsere Adressen stehen im Impressum, also sorry, ne? Ich gebe dir nicht meine richtige Adresse an. Oh, verdammt. Verrat doch nicht mal alles. Verrat doch nicht mal alles, Mensch. Also ich glaube, ich hatte ja reingeschrieben, bei mir gibt es das auf Nachfrage. Das ist auch erlaubt, ja. Außerdem habe ich Minenteppich drum gelegt. Ja, genau. Minenteppich. So ähnlich wie bei mir, ne? So ähnlich wie bei mir. Das ist ja. Genau. Sehr schön. Ja, deinen Keller muss man erstmal finden. So tief musst du erstmal graben, den zu finden. Junge. Nicht wahr? Ja. Wahnsinn. Da kommt keiner raus. Für solche Gelegenheiten haben wir einen Hund, das ist alles kein Problem. Nee, der Hund stirbt da unten vor Langeweile. Nee, der ist nicht im Keller, so habe ich es nicht gemeint. Ach so. Aber der ist schon da, im Keller ist er nicht. Okay. Haben wir es für heute, ne? Themen sind durch, wir sind durch, wir haben unseren Sendungstitel, wir haben ausreichend gelacht, wir hatten genug Sprachhakler drin hier, ein paar kleine Klicks gehabt hier, sorry, beim Rolf leider haben wir so 10, 20 Sekunden ein paar kurze kleine Aussetzer gehabt, immer sorry dafür, aber so ist das Internet nun mal, wenn alle zu Hause sind, da wird es überall manchmal ein bisschen langsamer, aber dafür ist die Aufnahme super gelungen heute wieder, wir hatten tolle, spannende Themen mit dabei, freuen uns auf die nächste Ausgabe und ja. Haben wir noch einen Nachbrenner? Ich höre nichts. Okay. Ich habe nichts. Alle gemutet, alles klar. Dann. Nee. Dann danke ich euch, dass alle mit dabei wart wieder. Dabei war wieder der Tom. Danke dir, Tom. Ja, danke euch. Der Ante war mit dabei. Danke dir, Ante. Gerne, hat wieder viel Spaß gemacht. Und genauso der Rolf war wieder. Danke dir, Rolf. Gute Besserung nach Hause, Rolf. Vielen Dank und mir hat es auch Spaß gemacht. Und? Prima. Der Uwe, viel Spaß unten im Schneegestöber. Ich bin der Pascal. Das war die Ausgabe Nummer. Eine Freude. Genau, das war die Ausgabe Nummer 29 am 21.01. Ich kann es mir nicht verkneifen. Trump-1-Tag. Ihr könnt uns überall hören, bei Spotify, bei iTunes, überall könnt ihr uns abonnieren. Und was ganz, ganz wichtig ist, das ist ein kleiner Aufruf, das Ganze, was wir hier machen, das machen wir ja kostenlos für euch. Trotzdem haben wir Kosten, die hier aufkommen. Und es wäre toll, wenn ihr so ein paar Affiliate-Links von uns nutzen würdet, dass da wenigstens ein bisschen was zurückkommt. Und ich habe so einen kleinen Button auf der Gribble-Podcast-Seite, da kann man mal 3 Euro reinschmeißen für den Betrieb der ganzen Serverinfrastruktur und des tollen Tons hier, den ich nachbearbeiten muss durch Auphonic, dass hier auch die ganzen Huster-Attacken da rausgefiltert werden, dass der Kühlschrank vom Rolf rausgefiltert wird. Das kostet nun mal alles Geld und das wird alles nicht finanziert hier durch jemanden Fremden. Das machen wir alles und wir freuen uns über jede Anerkennung und sei es auch nur irgendwelche Kommentare auf der Seite. Also, gehabt euch wohl, bleibt gesund, fahrt weiter draußen, seid vorsichtig und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke und tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.